am Abend desselben Tages. Na, wie war der Ausflug? Danke, ausgezeichnet. Wir haben Glück gehabt. Herrliches Wetter, herrliche Landschaft. Wir gingen im Walde spazieren, badeten, ruderten, lagen in der Sonne. Sie sind ganz schön braun gebrannt. Ja, wir haben uns gut erholt. Schade, dass Sie nicht dabei waren. Wir haben Sie vermisst. Warum laufen Sie da herum? Sie waren doch krank. Ja, das war ich. Am Vormittag. Da war auch ein Arzt bei mir. Er hat mir Medizin verschrieben und Bettruhe verordnet. War es Ihnen nicht langweilig? Ganz im Gegenteil. Ich bin in ein spannendes Abenteuer geraten. Ich hatte plötzlich Besuch. Ein reizendes junges Mädchen und zwei nette junge Männer. Ich wurde interviewt und gefilmt. Toll! Sie werden am Ende noch Filmstar. Ich wunderte mich. Dabei ging es um den Sport. Ich bin einigermaßen beschlagen auf dem Gebiet, beantwortete alle Fragen und stellte meinerseits Fragen. Wir aßen zusammen zu Mittag und versimpelten ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, da stimmt etwas nicht. Bald stellte es sich heraus. Sie hatten die Zimmer verwechselt. Sie wollten zum Herrn Hase, der Weltmeister im Radsport ist. Es war ein Missverständnis. Aber ich habe davon profitiert. Und als ich am Nachmittag in mein Zimmer kam, war ich praktisch gesund. Die Krankheit war wie weggeblasen. Ich fühlte mich wie neugeboren. Das heißt wirklich Glück im Unglück.